Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I hope that just in the last 3 days I could give you a new desire for Jesus, touching him, feeding him, experiencing him, staring at him. Ich hoffe, dass ich dir in den letzten 3 Tagen eine neue Sehnsucht nach Jesus wecken konnte. Sehnsucht danach, ihn zu berühren, zu fühlen, zu erleben, ihn anzuschauen, ihn zu betrachten. And then the Apostle John continues and he says, the one who was from the beginning, the living expression of God. Dann fährt der Apostel Johannes fort und sagt, der von Anfang an war, der lebendige Ausdruck Gottes. Of course, we know very well that this is a teaching of the Bible, not only through John. Natürlich wissen wir sehr gut, dass die Bibel dies lehrt und nicht nur Johannes. John said it himself, you know, in John chapter 1 in the Gospel. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Johannes selbst sagt im Johannesevangelium Kapitel 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. And here he's trying to bring the same thought that Jesus was always there, he was from the beginning. Und hier drückt er denselben Gedanken aus, dass Jesus immer da war. Er war von Anfang an da. And he is the living expression of God. Und er ist der lebendige Ausdruck Gottes. I find it so interesting that John had this revelation and yet the other disciples seemed to miss it. Ich finde es so interessant, dass Johannes diese Offenbarung hatte und doch schienen die anderen Jünger sie verpasst zu haben. Here John is telling us what he's already wrote in the gospel. Hier erzählt uns Johannes, was er bereits im Evangelium geschrieben hat. But do you remember in the very same gospel, in the gospel of John in chapter 14? Erinnert dich daran, dass Johannes im selben Evangelium, im Johannesevangelium Kapitel 14, John records a conversation between Jesus and the disciples. Ein Gespräch zwischen Jesus und den Jüngern wiedergibt. And the question arises, where is God and what does he look like? Dort stellt sich die Frage, wo ist Gott und wie sieht aus? And then one of the disciples says, well, show us the Father. If you would show us the Father, we would know him. Einer der Jünger sagt, zeige uns den Vater. Wenn du uns den Vater zeigst, werden wir ihn kennen. And then Jesus expresses this with a heart that seems like almost a sad heart. Mit einem anscheinend fast traurigen Herzen sagt Jesus dann, so long have I been with you and you still do not know me? So lange bin ich bei euch gewesen und ihr kennt mich immer noch nicht? 3.5 years and you still don't know me? 3.5 Jahre und ihr kennt mich immer noch nicht? What was Jesus saying? Was will Jesus damit sagen? He literally said, if you've seen me, you have seen the Father. So how can you say, show me the Father? Er sagt wörtlich, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Wie könnt ihr also sagen, zeige uns den Vater? But John was different because John says right here, and he also says it in the Gospel of John chapter 1. Aber Johannes war anders, denn hier und im Johannesevangelium Kapitel 1, that Jesus was the beginning and he is the expression of God. Sagt dass Jesus von Anfang war und der Ausdruck Gottes ist. And I've shared this so many times when Christians have problems with experiencing God as a Father. Ich habe so oft darüber gesprochen, wenn Christen Probleme haben, Gott als Vater zu erleben. And I do understand that some Christians have issues because their natural father was not a good father. Ich verstehe, dass einige Christen Probleme haben, weil ihr leiblicher Vater kein guter Vater war. Now they can accept Jesus and yes, wonderfully saved me, but you know, God the Father, that kind of scares me. Vielleicht kannst du Jesus akzeptieren, der dich wunderbar gerettet hat, aber Gott der Vater macht dir irgendwie Angst. You have to solve this problem the way John is teaching us here to solve it. Dieses Problem musst du so lösen, wie Johannes es hier lehrt. Stop trying to figure out God without the living expression of God. Hör auf, Gott ohne den lebendigen Ausdruck Gottes verstehen zu wollen. There are so many Christians that try to figure out God through a million Bible verses. Es gibt so viele Christen, die versuchen, Gott durch 1 Million Bibelverse zu ergründen. John understood that the only way to figure out God is through the living expression of God. Johannes hingegen verstand, dass Gott nur durch den lebendigen Ausdruck Gottes verstanden werden kann. And that living expression is called Jesus. Und dieser lebendige Ausdruck heißt Jesus. He's always been with the Father from all eternity, and now he came to show us the Father. Er war schon immer bei dem Vater seit aller Ewigkeit, und er ist gekommen, um uns den Vater zu zeigen. And I understand the people who struggle with the father image of God, because I did for many years. Ich verstehe Menschen, die mit dem Vaterbild Gottes zu kämpfen haben, denn das habe ich auch viele Jahre lang getan. Since I was a kid, I always had a deep love for Jesus, but I really struggled with God as my father. Seit meiner Kindheit habe ich Jesus immer sehr geliebt, aber ich hatte wirklich Probleme damit, Gott als meinen Vater zu sehen. Even in my prayer time, I was always talking to Jesus. Selbst in meiner Gebetszeit habe ich immer nur mit Jesus gesprochen. When I started to begin to move in the prophetic, my visions, they were all with Jesus. Als ich anfing, mich im Prophetischen zu bewegen, handelten meine Visionen alle von Jesus. And it was not because the Holy Spirit didn't want to give me any visions or revelations of the Father, because my heart was closed. Dies lag nicht daran, dass der Heilige Geist mir keine Visionen oder Offenbarungen über den Vater geben wollte, sondern daran, dass mein Herz verschlossen war. Because when I thought about God the Father, I thought of punishment, I thought of being harsh, I thought of, oh my goodness, if I make a mistake, I'm in trouble. Denn wenn ich an Gott, den Vater, dachte, dachte ich an Bestrafung. Ich dachte, er sei streng. Ich dachte, oh mein Gott, wenn ich einen Fehler mache, bin ich in Schwierigkeiten. I even read books about the father heart of God, and they touched me, but it didn't resolve the problem. Ich las sogar Bücher über das Vaterherz Gottes, und es berührte mich, aber es löste das Problem nicht. My problem about relating well to God the Father changed when I grasped and applied this truth that John says here. Mein Problem, eine gute Beziehung zu Gott dem Vater zu haben, änderte sich, als ich die Wahrheit, die Johannes hier lehrt, begriff und anwendete. But I must not relate to Jesus only as my lover and my bridegroom. Dass ich mit Jesus nicht nur als meinem Liebhaber und Bräutigam in Beziehung treten darf. I must relate to Jesus as the one who is the perfect living expression of God. Sondern auch als demjenigen, der vollkommene, lebendige Ausdruck Gottes ist. So every time I got more passionate about Jesus, jedes Mal, wenn ich mehr Leidenschaft für Jesus empfand, every time I saw how kind and beautiful he was with the women, with the children, with the sinners. Jedes Mal, wenn ich sah, wie gütig und schön er mit den Frauen, den Kindern und den Sündern umging, I began to pause, and then I created images in my heart of the Father who was just like Jesus. Hielt ich inne und schuf in meinem Herzen Bilder des Vaters, der genau wie Jesus ist. Because the Bible says he is the living expression of God. Denn die Bibel sagt, dass der lebendige Ausdruck Gottes ist. And my heart began to change. Und mein Herz begann sich zu verändern. Today I can see God the Father as kind, loving, caring, compassionate, tender. Heute kann ich Gott den Vater als gütig, liebevoll, fürsorglich, mitfühlend und zärtlich sehen. Because I stared at the living expression of God, which is called Jesus, and say, that's my dad, that's my dad. Weil ich auf den lebendigen Ausdruck Gottes, der Jesus heißt, schaute und sagte, so ist mein Vater, das ist mein Vater. My dear friend, as you admire Jesus, as you touch him, as you experience him, keep saying to your own heart, this is my Father. Mein lieber Freund, wenn du Jesus bewunderst, während du ihn berührst, wenn du ihn erlebst, sage immer wieder zu deinem eigenen Herzen, das ist mein Vater. I will see you tomorrow. Bis morgen.